Anlässlich des 75. Geburtstages von Genossin Kim Jong-il gab die TVR-Botschaft in Russland am 15. Februar ein Bankett. Dazu wurden eingeladen der Leiter der russisch-koreanischen Freundschaftsparlamentariergruppe der russischen Staatsduma und Sekretär des ZKDKP der russischen Föderation, Dai Saeb, und weitere Persönlichkeiten der Regierung, Parteien, Organisationen und Institutionen Russlands sowie die Künstler des akademischen Ensembles der Nationalen Gardetruppe der russischen Föderation. Zugegen waren dabei der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der TVRK in Russland, Kim Hyung-jun, und weitere Mitarbeiter der Botschaft. Die Teilnehmer legten zuerst an einem Bild, auf dem die Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il zusammen sind, Blumenkorb und Sträuße nieder und verneigten sich davor. Beim Bankett gab es Reden und dann einen Auftritt der russischen Künstler. An demselben Tag war auch in der TVRK-Vertretung in Habarovsk ein Bankett.